Willkommen zum Ladies Talk. Heute einmal eine Rückschau zu unserer 40-Jahres-Feier. Denn das hat indirekt mit meinem Hobby im Tierschutz zu tun. Ja, am 1. April hatten wir 40 Jahre die Firma, hatten 2000 und mehr. Am 2. April haben wir richtigen Kindertag gemacht mit Hoppla, der Hüpfburg, einem Krebsstand vom Schützenverein, wo mein Neffe drin ist. Und unter anderem hatte ich auch einen Stand mit einer Glücksrad, da konnte man gewinnen, da hatte ich Infomaterial ausliegen, eine Mappe zusammengestellt mit Informationen vom Verein, Bilder von Wilma, wie sie noch im Verein war in Rumänien und wie sie jetzt hier ist. Ja, ganz knapp vor Beginn kam die Vereinskleidung für mich, ein schönes T-Shirt und eine schöne Jacke mit dem Logo, mit dem Emblem drauf. Konnte ich das auch anziehen, bevor es losging. Haben sich sogar welche dafür interessiert und Flyer mitgenommen. Eine möchte auch gerne einen schwarzen Schäferhund haben. Das ist selten. Dunkle Hunde gehen ganz, ganz schlecht, weil viele vor dunklen Hunden Angst haben, wo die genauso harmlos sind oder genauso nicht harmlos sein können wie helle Hunde. Da gibt es für mich keinen Unterschied. Ich kenne auch helle Hunde, die aggressiv sein können. Das hat mit der Fellfarbe gar nichts zu tun. Und ich habe gerade ein Go bekommen für meine Podcast-Folge übers Basteln, dass ich senden darf. Das heißt, diese hier wird erst später ausgestrahlt. Das macht aber nichts. Freue mich schon auf Kommentare oder Nicht-Kommentare zu der Folge, ob jemand Fragen hat zum Basteln. Gerne auch Fragen zum Tierschutz. Glaube, seit 2004 gibt es den Hof. Seit 2015 bin ich im Verein mit drin. Ich habe viel Fotos geguckt. Durch eine andere auf Facebook, die einen Hund bekommen hat, bin ich auf den Verein gestoßen, habe mich informiert, geschaut, auch ein paar Aktionen gestartet zum Helfen, wie einen Token Keep Calm verkauft, beziehungsweise man sollte spenden und hat den dann bekommen. Das ging 100% zu zum Verein, weil es direkt dahin überwiesen wurde. Ab und zu nehme ich zu Events eine Spendendose mit, aber ich mache da kein Trara rum. Jeder, der was geben möchte, tut es. Es wird keiner dazu aufgefordert. Ganz freiwillige Sache. Auf dem Hof sind zwischen 50 bis 60, teilweise auch mehr Hunde untergebracht. Mindestens 10 Katzen, auch ein paar Schweinchen leben dort, die gerettet wurden vom Schlachter. Animal Hope and Liberty e.V. Zu dem Verein gehöre ich und engagiere mich da auch. Leider habe ich es noch nicht geschafft, vor Ort zu sein. Rumänien ist ja nicht gleich um die Ecke. Terminlich passt es ständig nicht. Dies Jahr ist auch wieder was dazwischen gekommen gewesen, was ich eigentlich los wollte. Aber wenn man einen Trauerfall in der Familie hat, ist es nicht unbedingt passend, wegzufahren. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Stand zu machen. Irgendwie habe ich den Spruch immer noch im Kopf. Süßes oder Wandtattoos, das waren die Trostpreise. Und es gab sehr viele Trostpreise. Einige mochten die Trostpreise lieber, also Kinder, als Naschi. Preise gab es, fand ich auch recht nette. Spielzeug, Kreide, kleine Schmuckständer und noch anderes, Seife und ja, allerlei verschiedenen Kram. Vom Verein hatte ich Bleistifte und Schlüsselanhänger zum Verteilen, die durfte man mitnehmen, sowie Aufkleber, Flyer. So. War eine schöne, runde Sache. Konnte auch zum Krebsstand einmal hin und mir Krebs besorgen. Ich hatte tolle Helfer am Stand. Bei Mädchen, die mir auch immer Bescheid gesagt haben, wenn jemand Geld in die Dose getan hat, fand ich auch ganz toll. Vielen Dank dafür. Es waren 3, die haben jeweils einen 5-Euro-Schein reingetan. Das fand ich sehr schön. Vielen Dank. Da hat sogar jemand Kronen reingepackt. 39 Kronen, dänische Kronen. Auch nicht schlecht. Werde ich dann umtauschen. Sammelte Geld geht dann direkt an Verein ohne Abzug. Ja, da ich noch nicht vor Ort war, kann ich gar nicht so viel zu dem Hof sagen, außer das, was ich von den Fotos kenne. Anfangs war das halt ein großer Bereich, einmal unterteilt, so dass es 2 große Bereiche waren. Das war aber gar nicht so gut mit der Masse von Hunden, die sich dann gegenseitig nicht unbedingt leiden konnten und hochgestachelt haben. Dadurch ist meine Wilma-Maus ja auch verletzt worden, gebissen worden und war dann einen Monat in der Tierklinik, bis wir sie endlich herholen konnten und aufpäppeln konnten. Wird langsam auch ein bisschen mopsig, da muss ich aufpassen. Die freche Maus überhaupt. Immer auf Achse, die hat immer was vor. Sind ganz tolle Hunde da. Jetzt haben die ganz viele Unterteilungen, viele Hundehütten. Jetzt sind auch bessere Menschen da, die wirklich täglich da sind, sich Zeit nehmen mit den Hunden, verängstigen, wieder aufpäppeln und pflegen. Vorher, die war nicht so aktiv da, die für den Hof zuständig war. Jetzt sind da bessere Leute. Florian und Monika, die machen das super. Die haben die Hunde auch wirklich lieb, das merkt man. Dann kommen ja auch immer welche vom Verein hin und helfen, machen mit. Mittlerweile konnte ja auch ein Welpengehege gebaut werden, auch mit Spenden von Geocachern gesammelten, von einer Aktion vom Laser-Logo-Shop, so ein Tokenverkauf. Hat auch geholfen, das zu bauen. Unter anderem auch, dass endlich ein Brunnen gebohrt werden konnte, dass die wirklich Wasserversorgung vor Ort haben. Denn ein bestehender Brunnen war leider ja verseucht, dadurch sind auch Tiere krank geworden, gestorben. Und jetzt ist ein neuer guter da. Es geht aufwärts. Wird auch immer mal ein bisschen renoviert, gebaut, wenn Geld zur Verfügung steht. Sonst geht das meiste natürlich für die Nahrung und Arztkosten drauf. Wird ganz wichtig, dass die Welpen, die neu kommen, auch einmal vom Arzt angeguckt werden, geimpft werden. Einige können dann schon kastriert, sterilisiert werden, damit sich das nicht noch weiter vermehrt. Von einem aufgelösten Tierheim sind auch ein paar Hunde gerettet worden, die sind auf dem Hof gekommen, waren im schlechten Zustand, denen geht's jetzt wesentlich besser. Viele Welpen sind jetzt Junghunde, tollen herum, sehen toll aus. Ist immer was los, da wäre ich auch gerne mal. Also falls mal jemand Lust hat, damit hinzureisen und Wohnmobil fahren kann, hätte ich das Wohnmobil. Nur selber ist mir das alleine bisschen ungeheuer, dich dahin zu fahren. Ah, Verein hat auch mehrere Standorte, wo Spenden gesammelt werden. Ich nehme auch gerne Spenden an, aber wer weiter weg ist, kann es auch gerne zu einer anderen Stelle schicken, die das nicht nochmal weiterschicken müssen. Ich muss es weiterschicken, damit das ankommt, abgeholt werden kann. Wir freuen uns immer über Geschirre, Halsbänder. Sicherheitsgeschirre wären natürlich top, aber weiß ich, zu teuer, um einfach so abzugeben. Aber auch gebrauchtes kommt gut an. Decken, Hundefutter, frisches. Leider wurde schon mal Hundefutter gespendet, was offen war und vergiftet wurde. Das ist natürlich nicht so toll. Das betraf auch, glaube ich, nicht unserem Verein, aber einen anderen und das hört sich natürlich nicht schön an. Was möchten wir nicht haben? Dann hat mein Mann sich überlegt, heute den Bienenraum zu den Honigbienen aufzubauen. Vielleicht schaffe ich es da zu filmen, aufzunehmen. Das wäre nämlich auch eine interessante Sache. Erst einmal Pause. Ich habe auch Bienenbesuch. Die wackelt mit dem Popo. Schuppert die ihren Popo an mir rum? Oder sieht das nur so aus? Der Deckel ist abgemacht. Dann fehlt mir aber der Ton, wenn ich Fotos mache. Hier ist voll viel los. Was meinst du, wie viele Bienen das sind? 30, 50? Ich habe das 10 aufgegeben. Die machen Pause bei mir. Der hat wohl noch nicht gearbeitet. Die hat wohl noch nicht gearbeitet, braucht aber Flugpause. aber die hier war schon fleißig. War weiß eine anziehende Farbe? Nö. Auf jeden Fall keine erschreckende Farbe. Schwarz ist immer, oder blau ist immer ein bisschen doof. Bei meiner schwarzen Jacke habe ich auch gemerkt, da kamen auch gleich mehrere an. Aber die sind alle friedlich geblieben. Jetzt wird's interessant. Willst du den Raum vergrößern oder machst du es nur zum Umhängen einmal? Einmal zum Umhängen und vielleicht vergrößern. Oder es kommt darauf an, wie doll die Raben jetzt hier leer gemacht sind, ob ich die austauschen kann. Da kommt richtig wenig Luft raus. Ich mach nichts. Die wenige Luft, die rauskommt, stinkt schon wieder. Das nennt man Bienen abwerfen und abputzen. Hier ist noch ein bisschen altes Futter drin, aber hier oben. Das verdeckelte, ja. Das verdeckelte, aber das ist so wenig. Das nennen wir wahrscheinlich Eis. Das wird zu flüssigem Wachs verarbeitet. Beziehungsweise das Futter verschwindet dann. Es wird gefiltert. Da sind die noch fleißig dran. Die Rückseite ist noch recht voll, Jan. Jetzt hier die Frage, ist das alt oder ist das schon neu? Kann man das erkennen, ob es alt ist oder neu ist? Profi bestimmt. Das ist neu. Also die Wabe ist vom letzten Jahr. Die ist halt neu. So, Mädel, ich hätte gern meine zweite Hand. Danke. Die hören ja fast aufs Wort und fliegen weg. Die beste Kunst von mir ist sie zu hören. Fliegen schnell hoch, das versuchen wir ja das Gesicht zu kriegen. Wonach guckst du? Frischen Eiern. Hier ist auf jeden Fall frischer, wo wir schon nicht drin. Pollen. Und da haben wir auch Eier. Gut. Eier waren jetzt wichtig, ob die Königin noch da ist. Ja. Sobald ich. Houston hat ein Problem. Wer hat ein Problem? Ich. Wieso? Die sind vorhin hoch. Hm. Und in meinem Ärmel ist, glaube ich, was. Das ist klar. Also, ein Tipp. Wenn man schon einen Imkeranzug anhat, macht man die Ärmel zu. Weil ich meinen Mann immer sage, mach die Kapuze zu, muss er mir jetzt immer sagen, mach die Ärmel zu. Ist kein schönes Gefühl, wenn man denkt, eine ist reingeflogen. Ich bin immer noch unsicher, ob wirklich eine drin ist oder nicht, weil das fühlte sich vorhin echt so an, als ob eine reingehuscht ist. Kann aber natürlich wieder rausgehuscht sein. Sie sind heute sehr aufgeregt. Hier ist ordentlich Brot drin, hier ist ordentlich Pollen drin, auch Honig. Wenn das Wetter jetzt relativ schön bleibt. Das hoffen wir mal, dass das Wetter schön bleibt. Kann man die sehen? Ja, da verschiedene Größen, sogar ganz fette schon und noch ganz kleine. Ich glaube, verdeckelt habe ich jetzt keine gesehen. Doch, da? Da unten. Ah, okay, ja. Da. Sieht man, weil die dunkler sind als da, wo Honig drin ist. So kräftig viele neue Pollen. Hat die letzten Tage wohl ordentlich was gegeben. Wobei es ja in 3 Tagen jetzt schön ist. Mit dem Verdeckel und mit den Larven. Hier oben sitzt das. Da sieht man auch sehr gut die Pollen. Das sind hier die orangenen Füllungen. Genau. Und Honig. Hast du die Königin schon gefunden? Nö, aber ich suche auch nicht. Ich habe Eier gefunden. Achso, okay. Ganz am Anfang hat man immer geguckt, ist die Königin noch da, geht's der Königin gut? Weil ohne Königin hat man kein Volk mehr. Die hauen dann ab, nein, oder? Die hauen nicht ab. Was machen die denn? Die züchten sich eine neue Königin. Aber doch nicht immer. Die verstreut das Blutfeld. Da waren gerade sehr schön die Ketten zu sehen, die sich bilden. Wo ist das Absicht, dass da ein leerer Rahmen drin ist? Ja, das ist Absicht. Warum? Das ist ein Bewohnerrahmen. Da sollen die selber bauen, eine komplett eigene Wand einbauen. und da dann Brut für Drohnen reinsetzen, sprich Männer. Bis jetzt noch nichts passiert, alles leer. Ja. Sitzt aber auch, denke ich mal. Das heißt, die wollen gar keine Männer produzieren. Zurzeit nicht, nein. Da sieht man schön, wie die reinkommen, rausgehen. Ist eine ordentliche Futterwaage dabei. Alles voll. Ist Futter. Honig, Honig. Oder? Ja. Futter. Honig. Futter. Honig, Futter. Müssen die dazu runtergehen, damit der Honigraum raufpasst? Und damit ich keine quetsche. Frage ich hier so ein bisschen runter. Ja, das meine ich ja, damit dir nichts passiert. Also es ist genug Abstand, aber wenn sie dann übereinander sitzen, ist immer gut. Machst du kein Gitter? Du sagst da was. Hier habe ich schon was. Das Königin-Gitter. Also wenn man hier den normalen Raum hat und hier den Honigbaum drüber setzt, muss da aber ein Gitter sein, wo nur die normalen Honigbienen durchpassen und nicht die Königin. Weil wir hier oben ja nur Honig haben wollen und keine Eier, Larven, Kronen, sonstiges. Und wenn man den vergisst, dann kann halt hier oben Mischmasch sein, so wie unten auch. Kann in einer Wabe Futter sein, mit Huhn, mit Larven. Das wollen wir nicht. Wir wollen oben nur wirklich Honigraum soll, reiner Honig sein. Wobei ich es bei den anderen Völkern einmal testen möchte. Ohne. Ich wundere mich ja immer wieder, dass die durch diesen kleinen Dingern passen. Warum fädelt die eine so viel Luft rein? Heißt das gerade, dass sie aufgeregt ist? Ja, die sind alle im Moment ein bisschen sehr aufgeregt, weil wir ja natürlich hier alles gerade durcheinander bringen. Da ist schon eine drin, musst du aufpassen mit dem Hin und Her machen. Da unten krabbelt eine. Wir machen gerade fürchterlich Krach drinnen. Einige schummeln, statt unten reinzufliegen, kommen sie dann von oben. Aber nur die, die zu dem Bienenschwarm gehören, überleben. Gleichmäßiger, ne? Ja. Und da sind die Schlitze andersrum. Ne, je nachdem, wie du es umlegst. Ja. Bei den anderen kann ich es nicht andersrum umlegen. Kommt aber so die Königin auch nicht hoch? Ja. Die anderen duschen nämlich schön. Wie war das mit Kleidung zu? Jetzt warst du durch. Meinst du, die gehen da hin? Nee, noch nicht. Später, wenn ich es rüber drücke. Jetzt erstmal. Der dritte hat unten einen Deckel, der zu ist, weil da keine Bienen hochkommen. Darunter sind keine. Mit der Oberdecke passt, muss das alles gleichmäßig sein. Jetzt habe ich noch vergessen. Kann man auf den auch Bienenräume stecken? Wie meinst du Bienenräume stecken? Auf den da oben drauf. Ich verstehe deine Frage nicht. Kann ich auf den Bienenräumen nochmal Bienenräume stecken? Honigräume, ja. Ja, Honigräume. Ja, noch einmal mehr. Dafür sind nämlich die kleinen Gitterchen gedacht, die kommen da besser raus. Ich wusste ja die Antwort schon. Ein heimliches Interview. Ganz genau. Deckel drauf. Und dann lässt man die am besten ein bisschen in Ruhe. Ich glaube, die sind jetzt alle drin und erforschen die neuen Räume. Ja. Ist gerade nichts los draußen. So, ich habe mal Kommentare bekommen zur Ladies First von Leni. Hallo Malis, Glückwunsch zum neuen Podcast. Ich bin schon sehr gespannt darauf, welche interessanten Hobbys du uns hier vorstellen wirst. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, bei dir Gast zu sein. Deine Seite finde ich gut aufgebaut und super durchdacht. Ich wünsche dir viel Erfolg, interessante Interviewpartner mit tollen Hobbys und vor allem viel Spaß. Drück dich. Ja, da man sich leider anmelden muss, hat es etwas gedauert, bis von ihr die ersten Kommentare kamen, und es gibt noch einen zweiten. Zur Ladies Talk Folge 4 Kochen. Oh, lecker Schmecker, ich bekomme hier öfter mal Bilder geschickt und ich muss wirklich sagen, bei euch lade ich mich doch gerne mal zum Essen ein. Eine Kochfolge kannst du gerne einmal wiederholen, liebe Grüße Leni. Ja, Leni, ich habe eine Backenfolge, eine ganz kurze Keksbackenfolge für dich aufgenommen, die folgt. So, ich mache gerade ein Ei holen. Aufschlagen, kommt zum restlichen Teig. Ich habe da ein Ei, eine Tüte Cranberries, 180 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker ungefähr, eine Tüte Vanillezucker, bisschen Backpulver drin. Das wird vermischt. wenn ich die wichtige letzte Zutat fertig habe. Und das ist weiße Schokolade. In dem Fall weiße Kuvertüre, die man klein macht. Hacken oder schneiden. Kuvertüre ist sehr hart. Alternativ kann man natürlich auch Schokolade schmelzen, aber dann hat man nachher in den Cookies nicht die Stücke, sondern das ist dann im Teig mit verschmolzen. Das wollen wir hier ja nicht. Wir wollen ja wirklich Schokostücke mit dabei haben. Deswegen in verschiedenen Stücken. Ich nehme auch die ganze Packung weiße Schokokuvertüre. Weil letztes Mal, wo ich das gemacht habe, waren mir zu wenig Schokostücke dabei. Das schmilzt ja doch so ein bisschen im Teig mit rein. Ich empfehle, ein scharfes Messer zu haben. Oder es im Thermomix zerbröseln. Was ich sonst auch mache, aber für Cookies finde ich, wird die Schokolade zu klein. Man möchte ja auch so ein paar Stücke haben. Die Schokolade dann merken. Also habt schon gehört, es geht um Cookies. Weiße Schoko-Cookies mit Cranberries drin. In Verbindung mit der Süße sind die Cranberries gar nicht mehr so schlimm. Wenn man jetzt denkt, das ist furchtbar ungesund, klar, es geht bestimmt auf die Hüften, aber die Cranberries da drinne sind gut für die Blase. Ein bisschen Blasenentzündung vorbeugend. Obwohl, da wird sich auch wieder gestritten, ob das stimmt oder nicht. Es dauert ein wenig, bis alles fertig geschnippelt ist. Im Backofen ist vorgeheizt. Ich habe jetzt Ober-Unterhitze 170 Grad. Das Rezept ist vom chefkoch.de. Allerdings gibt es auch zu, wenn man googelt, zu weiße Schokolade mit Cranberries ganz viele Rezepte. Teste auch gerne mal aus verschiedene Rezepte. Meine Nichte hat nämlich schon mal welche gemacht, die waren richtig toll. Aber da kam ich noch nicht ran. Was wichtig ist bei der Backzeit, 10 bis 15 Minuten, wenn man die Kekse rausnimmt, müssen die noch weich sein. Das heißt am besten auf dem Blech oder irgendwie, damit die nicht zerbröseln. Weil die, wenn die trocknen, noch nachhärten. Und es wäre ja blöd, wenn man die schon hart aus dem oder fest aus dem Backofen nimmt und dann sind sie steinhart, das wollen wir ja nicht. Gibt bestimmt den einen oder anderen Hobbykoch, Bäcker, der das viel besser weiß, viel besser erklären kann wie ich. Aber vielleicht meldest du dich ja mal, wenn du dich angesprochen fühlst. Hoppala. Auch gerne, wenn einer indisch kocht, das wäre auch mal was Nettes. Mich am Indisch kochen selber noch nicht so ran raus, außer an diesem Curry. Und wenn das jetzt alles fertig ist, kommt das zusammen zum Rest. Teig und wird gemischt. Dann im Backofen, nur noch 10 bis 15 Minuten, kann man es genießen. Ich hatte zu wenig Ei drin, hatte ich das Gefühl, der Teig war nicht zu bröselig. Aber jetzt, nachdem ich ein zweites Ei reingetan habe, finde ich den Teig schon zu matschig. Also ein ganzes Ei hätte es nicht sein sollen. Das nämlich zu einer Kugelform ist ein bisschen schwierig. Denn auf dem Backblech damit Kugeln verformen sich im Backofen dann selber zu Cookies. Je nachdem, wie groß man die Kugel formt, desto größer werden die Cookies am Ende natürlich sein. Umso kleiner, umso mehr Cookies hast du, da musst du aber auf der Backzeit auch aufpassen, dass die nicht zu lange drin sind. Jetzt batscht hier alles an meinen Fingern fest. Es sind nicht viele Cookies bei dem Rezept, die rauskommen. Allerdings, wenn man die Menge größer haben will, sollte man das Berechnungsteil benutzen, was auf der Seite ist. Weil einfach nur verdoppeln bringt nichts. Ich muss, glaube ich, 2 Foren machen. Weil ich jetzt 12 Cookies auf dem Blech habe und das ist dann voll. So, ein Cookie noch, dann ist es voll und hier sind noch welche über. Ich glaube auch, ich habe so viele Cranberries drin. Ich weiß gar nicht, sind 100 Gramm in der Packung oder mehr? Ich hätte sie mehr. Erstmal Hände sauber kriegen hier. Backblech am besten draußen liegen haben und nicht im Backofen, den man vorheizt. Ist ein bisschen unpraktisch. Aber so bin ich halt tüdelig in der Küche. So. 10 bis 15 Minuten gucken und abwarten. Dann kommen die nächsten rein. No, meine Nase ist zu dicht, da rieche ich nicht viel, weil Vanillezucker ist hier mit drinne. Sieht schon sehr lecker aus. Und durch die Cranberries auch recht gesund. Obwohl, wenn ich sehe, wie viel Zucker da drin ist, doch nicht.